المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wir sind beim Kapitel 7 angekommen. Al-Akhlaq. Der islamische Charakter. Der islamische Charakter eines Muslims, wie er sein muss und sollte. Allah sagt in Surah 68, Vers 4, und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Und der Hadith in Sahih Muslim, Nummer 746, über Aisha radiallahu anha, sie wurde gefragt, wie der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Sie sagte, wie der Koran. Der Charakter ist wie der Koran. Und im Musannaf von Ibn Abi Shaybah sagt die Gesandte Allah, ich wurde gesandt, um die Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Also dieser Vers sind 14 Unterpunkte. Und wir fangen beim ersten an. Der Muslim sollte den Salam verbreiten unter den Muslimen, unter denen, die er kennt und die er nicht kennt. Allah sagt in Surah 4, Vers 86, und wenn ihr gegrüßt werdet, also mit Salam, dann grüßt mit einem besseren Gruß zurück. Surah 24, Vers 61, wenn ihr die Häuser betretet, grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt. Und im Sahih Bukhari überliefert von Al-Bara'a ibn Azib, der Gesandte Allahs befahl uns 7 Dinge. Die Kranke besuchen, Leichenzug zu begleiten, Yarhamukullah zu sagen, also wenn jemand niest und er sagt Alhamdulillah, dann, dass man Yarhamukullah sagt, die Schwachen unterstützen, die Unterdrückten helfen, Salam verbreiten und Leuten beim Schwur helfen, ja, ne? Bei der Erfüllung des Schwurs. Und in Sahih Muslim, der genannte Allah s.a.w. sagte, Rechte eines Muslims gegenüber dem anderen Muslim sind 6, wenn du einen Muslim triffst, Salam zu sagen. Okay? Zweitens, Ar-Rifq bedeutet die Sanftmut. Sanft zu den Menschen. Das soll man sein. Sahih Bukhari, der Gesandte Allah sagt, in Allah ar-Rafiq yuhibbu ar-Rifq fi kulli umur, müsste das heißen. Allah ist Rafiq, sanft und liebt die Sanftmut in allen Angelegenheiten. Und in Surah 60, Vers 8. Allah verbietet euch nicht, gütig zu sein, denjenigen gegenüber, die euch nicht euch wegen eurer Religion bekämpft haben und wegen euch aus euren Häusern vertrieben haben oder zu der Vertreibung Beistand geleistet haben, so ungefähr. Okay. Das sollte der Muslim auch sein, Elena, oder sollte es haben. Geduldig, yani nicht übereilt. Geduldig hier gemeint, mit dass er nicht übereilt handeln soll. Tirmidhi, der Gesandte Allah, sagte, Geduld ist von Allah und das Hasten ist von Shaitan. Surah 67, 27, Vers 64. Bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Ein Muslim, yani, ist nicht hastig in seinen Urteilen. Okay. Nummer 4. Andere über sich selber bevorzugen. Sura 59, Vers 5, Vers 9. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die Medina, die Ansar, wer zu ihnen ausgewandert ist, empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesem gegeben worden ist, und ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und der Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu, Bukhari Muslim, gesandt Allah sagte: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keiner von euch liebt, keiner von euch glaubt, bis er das, was er für seinen Bruder liebt, bis er, was er für sich selbst liebt, auch für seinen Bruder liebt, sozusagen. Und Sura 76, Vers 8. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen. Das ist auch eine der Soll-Eigenschaften. Diese Eigenschaften soll man haben. Okay? Wenn man sie nicht hat, ist man natürlich kein Käfer, aber man sollte die haben. Fünftens. Ar-Rahma, barmherzig. Sura 48, Vers 29. Mohammed ist der Gesandte Allahs und diejenigen, die mit ihm sind, sind hart zu den Kuffar, zueinander aber barmherzig. Und der Gesandte Allahs sagte: Seid barmherzig zu den Bewohnern der Erde, und der im Himmel wird barmherzig mit euch sein. Abu Dawud und Tirmidhi. Sechstens. Ash-Shafaqa. Mitgefühl. Allah hat kein Mitgefühl für diejenigen, die kein Mitgefühl für andere haben. Miskat al-Masabih, das Imam al-Tabridi, Kapitel von Ash-Shafaqa. Siebtens. Alin, sanft. Abdullah ibn Mas'ud überliefert den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Hölle ist verboten für die Mu'minin, welche Hayyin sind, also behaglich, erträglich sind, und Layyin, sanft und nahe zu den Leuten. Musnad Imam Ahmed. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte, gewiss, Allah ist sanft und liebt die Sanftmut und gibt für die Sanftmut, was er nicht für die Härte gibt. Ibn Majah Nummer 3688, Ibn Hibban Nummer 549. Achtens. Al-Hilm ein Al-Ghadab, die Kontrolle beim Zorn. Eigentlich heißt Al-Hilm yani die Sanftmut beim Zorn, aber Muhin, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Starke ist nicht derjenige, der nicht zornig wird, sondern derjenige, der sich beherrscht, wenn er zornig ist. Hadith im Bukhari. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Ashaj Abdul Qais, du hast zwei Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die Allah sehr liebt. Hilm, das Zurückhalten beim Zorn, yani, und Haya, die Scham. Und der Hadith ist in Bukhari. Auch eine Eigenschaft, die man haben soll. Okay. Neuntens. Al-Amana, vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig zu sein. Und diese Eigenschaft, die muss man haben. Man muss vertrauenswürdig sein als Muslim. Zu 83, Vers 8, 23, Vers 8. Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtungen Acht geben. Surah 2, Vers 283. Und so, wenn dann einer von euch den anderen etwas anvertraut, so soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das ihm anvertraute fand, wieder aushändigen, und er soll Allah seinen Herrn fürchten. Surah 4, Vers 58. Surah 4, Vers 58. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. Und Anas ibn Malik überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, derjenige, der keine Amana hat, hat kein Iman. Das ist im Musannaf ibn Abi Shaybah. Okay, ich wische die Tafel inshallah. Shaja'a, der Mut. Ein Muslim soll mutig sein. Oder muss mutig sein. Anas überliefert, dass der Gesandte Allah sagt, der beste Mensch war in Charakter und körperlich. Und er war der tapferste und mutigste unter ihnen. Der Hadith ist in Sahih al-Bukhari. Elftens, Al-Jubn. Al-Jubn, die Feigheit. Und das darf ein Muslim nicht sein. Ein Muslim darf nicht feige sein. Sura 3, Vers 175. Zum Beispiel ein Muslim, er hat Angst, seine Arbeit zu verlieren und deswegen betet er nicht bei der Arbeit und verpasst sein Gebet. Zum Beispiel, so eine Art von Feigheit ist nicht erlaubt. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Sura 3, Vers 175. Sa'ad ibn Abi Waqas überliefert, dass der Gesandte Allah Zuflucht am Ende seines Salah suchte mit folgenden Worten. O Allah, ich suche meine Zuflucht bei dir vor Al-Jubn und vor Geiz, vor Hilflosigkeit im hohen Alter und von den Versuchungen dieser Welt und von den Versuchungen im Grabe. Sahih Al-Bukhari. So, zwölftens. Starker Zweifler. Ein Muslim darf nicht, also er darf kein starker Zweifler sein. Sura 50, Vers 24 bis 25. Werft ihr beide in die Hölle jeden beharrlichen, widerspenstigen Ungläubigen, Verweigerer des Guten, der Übertreibungen begeht und sich in starkem Zweifel befindet. Tabari sagt in seinem Tafsir, Rahimullah, über Muribe, er sagt, ey, Scheck müsste sein. Oder er hat es eben Kathir, Rahimullah. Auf jeden Fall, Imam Tabari sagt, Zweifel. Er sagt Zweifel zu Muribe. 13. At-Tuhma, Verdächtigung. Ein Muslim darf nicht verdächtigen seine Geschwister. Der Gesandte Allah lief mit seiner Frau Safiya bint Huyay eines Tages, um sie nach Hause zu bringen. Es war spät abends oder nachts, als zwei Sahaba vorbeigingen. Der Gesandte rief sie zu sich und sagte, sie ist nur Safiya, das heißt meine Frau. Die Sahaba erklärten sofort, dass sie niemals zweifeln würden. Das heißt, glauben würden, dass der Gesandte Sallallahu sich heimlich mit Frauen trifft. Aber der Gesandte lehrte sie, dass es nicht erlaubt ist, sich verdächtig zu benehmen. Deswegen sagt er ihnen ihre Identität. Dieser Hadith in Sahih Bukhari. Sahih al-Bukhari. Nummer 14. Humorvoll. Ein Muslim sollte humorvoll sein. Überliefert von einer Frau des Gesandten Allah in Bukhari. Der Gesandte pflegte seiner Familie zu Hause zu helfen. Und wenn Gebetszeit war, ging er beten. Und er pflegte mit uns zu spielen und wir pflegten mit ihm zu spielen. Er pflegte mit uns zu spaßen und wir pflegten mit ihm zu spaßen. Er pflegte mit uns zu lachen und wir pflegten mit ihm zu lachen. Und Allah weiß am besten, Wallahu alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.